Wenn ich mal auf die Liste für heute Nacht gucke, dann fallen eigentlich in der Komponistenspalte nur drei Namen auf, nämlich Schulman, Schulman und Schulman. Das Rätsels Lösung Gentle Giant bestand in erster Linie aus drei Brüdern, nämlich Ray, Phil und Derek Schulman. Diese drei teilten die Instrumente unter sich auf, das waren nicht wenige, tauschten sich dabei auch ganz munter aus, auch während der Auftritte auf der Bühne. Es gab dann noch ein bisschen Familienanschluss, nämlich Carrie Minia, hauptsächlich Keyboards, der Gitarrist Gary Green, und nach einiger Zeit fand sich dann auch ein fester Schlagzeuger, nämlich John Weathers. Man bekommt schon ein bisschen mit die Spannbreite, die Gentle Giant musikalisch so drauf hatten. Sie konnten ganz einfach abrocken. Proclamation, das erste Stück vorhin, kam aus dem Jahre 74 von dem Album The Power and the Glory. Sie konnten das Mittelalter wieder zum Leben erwecken. Tally Bond kam danach aus dem Jahre 75. Sie konnten auch, und das waren sie besonders gerne, einfach nur schräg und ziemlich vertrackt sein. Gerade So Sincere ebenfalls von dem Album The Power and the Glory. So, jetzt gehe ich aber erstmal zurück zum Anfang der Geschichte.